Rabenschwarz. Geschrieben und gelesen von Mirko. 24. 25. Dezember 2010. Als Sonja Grönewald sich an diesem Morgen Ende November von der Decke befreite und noch leicht benommen aus dem Bett stieg, konnte sie durch einen offenen Spalt in den Jalousien sehen, wie kleine Schneeflocken vom Himmel fielen und die Landschaft weiß färbten. Gähnend wischte sie sich über die Augen und konnte sich schon einmal auf Schneeschieben in frühmorgendlicher Kälte freuen. Nachdem sie sich im Bad fertig gemacht hatte, stieg sie die Treppe hinab und drehte die Heizung im Wohnzimmer auf, um gleich ein gemütliches Frühstück verbringen zu können. Gerade als sie wieder in den Flur umdrehen wollte, fiel ihr etwas Schwarzes auf, das vor der Terrassentür schon halb vom Schnee verdeckt worden war. Neugierig machte sie die in der Nacht angefrorene Tür auf, was sie zu dieser frühen Zeit einen Kraftaufwand kostete, und grub den Gegenstand hervor. Der Schnee kühlte ihre Hände ab und Sonja wärmte sich kurz an der Heizung. Das schwarze Etwas allerdings stellte sich nur als Raben wieder heraus, die Sonja enttäuscht im Schnee zurückließ. »Da hat die Mucki wohl mal wieder einen Vogel gefangen«, murmelte die Hausfrau vor sich hin und warf auf dem Weg durch den Flur, der auch eine Tür zur Küche beinhaltete, noch einen Blick zu dem viereckigen, oben zusammenlaufenden Körbchen, welches auf weißem Stoff schwarze Pfotenabdrücke zeigte. In der Behausung lag die erwähnte Katze Mucki, die gemütlich schlief, so dass man von außen nur ein orangenes Fellknäuel erkennen konnte. Auf dem Küchentisch lag ein handbeschriebener Zettel von ihrem Ehemann Holger, der mitgeteilt hatte, aufgrund eines Lieferengpasses bei Volkswagen, wo er arbeitete, heute schon früher nach Hause zu kommen. Draußen angekommen, musste Sonja aufpassen, auf der glattgefrorenen Auffahrt nicht zu stürzen, und kämpfte sich schließlich noch bis zum Bäcker und wieder zurück durch. Nachdem sie auch noch schnell die Wege vor dem Haus vom größten Schnee befreit hatte und diese vom Herunterfallenden schon fast wieder bedeckt waren, konnte sie sich endlich in das schön vorgeheizte Wohnzimmer begeben und beim Sat.1 Frühstücksfernsehen die frischen Brötchen genießen. Wenn sie nur gewusst hätte, welch seltsam anmutendes Ereignis sich gerade bei Holger abspielte. Fortsetzung nächsten Samstag.